Vaterland! Wo bist du, meine Heimat? Welches ich täglich seh? Geschunden und missbraucht, schön nur noch im Exposé. Das eigene Volk verkauft, als so mit nichts mehr wär. Ohne Souverän, von fremder Hand geführt. Niemand mit dem Wind, immer gegen den Strom. Wir sind durch eure Herkunft, nicht mit Opposition. Schickt den Wert der Freiheit, seid ein Garant. Für heute, für immer, liegt Vaterland. Liegst du auch mit Koma, gelähmt in diese Zeit, sehe ich in dir Zukunft und Vergangenheit. Was ich bin und was ich habe, habe ich von dir. Bin stolz darauf, mein Teil zu sein. Immer gegen den Strom, wir sind durch eure Herkunft, lebt in Opposition. Schickt den Wert der Freiheit, seid der eigene Rand. Für heute, für immer, lieb Vaterland! Heinrich Hoffmann hat's geschrieben, über alles in der Welt. Da hier bin ich aufgewachsen, hab gelernt, was Bräuche sind. Familie, Freunde, Heimat, wo man meine Sprache spricht. Ich sag es immer wieder, ein Hoch dem Freigeschlecht. Niemand mit dem Wind, immer gegen den Strom. Wir sind durch eure Herkunft, lebt in Opposition. Schickt den Wert der Freiheit, seid ein Garant. Für heute, für immer, lieb Vaterland.